Merle Haggard ist der gewesen, der den Song geschrieben hat. Er hat es auch gerade eben gesagt, der Sänger. Denn der sang, war nicht Merle Haggard, sondern Dale Watson. Dale Watson and his Lone Stars. Dale Watson hat eine Doppel-CD gemacht. Und die heißt Live at Newland, Netherlands Remixed. Dale Watson und der Song, der hieß I Take a Lot of Pride in What I Am. Tab Benoit aus Louisiana ist eigentlich ein Bluesmusiker. Er hat eine neue CD gemacht, die heißt Brother to the Blues. Dieser Titelsong ist ein Country-Song und auf dieser CD sind noch 3-4 andere Country-Songs, unter anderem mit Jim Lauderdale und unter anderem mit Billy Joe Shaver. Und einen Song mit Billy Joe Shaver und Tab Benoit, den hören wir und der heißt Coming on Strong.